nicht mehr und hat mal abgewartet, bis dann wieder die Verhältnisse besser waren. Das heißt also, wir haben weltweit die besten Bedingungen für Asylbewerber. Egal, ob sie jetzt nun echte Asylanten sind oder nicht. 95% sind ja gar nicht politisch verfolgt. Wer politisch verfolgt und auf der Flucht ist, der kann sich nicht ins Flugzeug setzen und kann dann also hier in die Bundesrepublik fliegen. Ja, das Geld hat der überhaupt nicht. Das heißt, die richtig politisch Verfolgten kommen nicht. 95% derjenigen, die hierher kommen, sind nicht politisch verfolgt. Aber ich bin der Auffassung, es gibt ja manche Nationalen, die sagen, ja, also die echt politisch Verfolgten, die sollen ja ruhig reinkommen. Ich meine, auch das geht nicht, denn wir geben einen Teil unseres Bodens damit ab. Es ist die entscheidende Souveränität des Staates, dass er bestimmt, wer auf seinem Gebiet hereinkommen darf oder nicht. Ein Staat, der nicht mehr bestimmen kann, ob er jemanden hereinlässt oder nicht, der ist nicht mehr souverän. Die USA können bestimmen, ob ich rüber darf oder nicht. Und es gibt ja bestimmte Gruppen, die nicht rüber dürfen, irgendwelche früheren Neonazis oder was auch immer, die stehen auf einer Watchliste, da sagt der amerikanische Staat, dich lasse ich nicht rein. Oder es gibt bestimmte Quoten von Einwanderern, da sagen sie auch, dich lasse ich nicht rein. Obwohl sie ein riesengroßes Land sind. Hier bei uns ist es anders. Da entscheidet nicht der Staat, ob jemand rein darf, sondern die Leute selbst entscheiden es. Das heißt, wenn sie herkommen und sagen Asyl, dann sind sie da. Und der Staat hat nicht mehr das Recht, sie herauszusetzen. Das heißt, der Staat hat den Teil der Souveränität, und das ist der entscheidende Teil der Souveränität, nämlich das eigene Gebiet zu schützen, hat er aufgegeben. Wenn jetzt 50 Millionen hier reinkommen, diese 50 Millionen sogar echte, die dann von den Gerichten anerkannt werden, wobei es auch so ist, dass wir beweisen müssen, der Staat muss beweisen, dass sie nicht echt sind. Ja, es ist nicht so, dass der beweisen muss, dass er politisch verfolgt ist, sondern wir müssen beweisen, dass er nicht politisch verfolgt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Dann ist es also so, dass diese 50 Millionen reinkommen, dann kommen so und so viele, denen wir das nicht nachweisen können, auch nicht. Und dann kommen die Minderheiten natürlich. Die Homosexuellen beispielsweise, Bundesrepublik als das gelobte Land der Homosexuellen. Es ist anerkannt worden, im Islam steht auf die Homosexualität die Todesstrafe. Das Bundesverwaltungsgericht hat anerkannt, dass mit Rücksicht darauf Mohammedaner, die also homosexuell sind, hier Asylrecht haben. Das heißt also, sie dürfen hier einwandern, sie werden zwar nicht politisch verfolgt, aber als Homosexuelle sind sie da eine Minderheit. Das heißt also, die Homosexuellen der ganzen Welt, die irgendwo aufgrund irgendwelcher Gesetze verfolgt werden, dürfen in die Bundesrepublik rein als Asylbewerber. Werden dann vier von uns verpflegt, ernährt und. Also das ist natürlich eine großartige Sache, was Thailand für die Pornosüchtigen ist. Das wird die Bundesrepublik dann also für die Homosexuellen, das gelobte Land. Denn da können sie also ohne Geld bezahlen zu müssen, können sie einwandern. Das also ist die perverse Rechtsprechung, kann man schon sagen, unserer Gerichte. Anders ist das also gar nicht aufzufassen, wie es ist. Wir haben diesen enormen Druck aus den Entwicklungsländern auf dieser Übervölkerung da auf unsere Grenzen, und wir haben zunehmend durchlässigere Grenzen. Das macht die Sache ja so gefährlich. Wir haben also ab Ende 92 einen europäischen Binnenmarkt, wo es keine Grenzkontrollen mehr gibt, wo diejenigen, die in Gibraltar illegal landen, sich sofort in Zug setzen können und können also bis Bonn oder bis Hamburg durchfahren. So, und kein Mensch kann sie daran hindern, es gibt nämlich keine Grenzkontrollen mehr. Ein Dorado natürlich auch für Drogenhändler, für Menschenhändler, auch das gibt es noch, für die Bordelle da im Orient gibt es also Menschenhandel, auch das findet ja noch statt, die Drogendealer freuen sich natürlich auch, je mehr Grenzen, desto schwieriger ist es, den Stoff reinzubringen. Das alles sind Dinge, die hier bei uns natürlich dann überhaupt nicht mehr kontrolliert werden können. Das organisierte Verbrechentum, Mafia und Mafia-ähnliche Organisationen, wie sie in Polen gibt, bezüglich Autodiebstahl in Russland, also auch schon gibt, in China gibt, mit Schutzgelderpressung und ähnlichen Dingen auch, die haben dann natürlich auch sehr viel bessere Möglichkeiten zu arbeiten. Das heißt, dieses Europa ohne Grenzen, was hier so euphorisch angestrebt wird, wir können dann reisen, ohne den Pass vorzeigen zu müssen, wie herrlich. Der Kriminelle kann dann auch reisen, ohne den Pass vorzuzeigen, und der ist in einem Tag, ist der 1000 Kilometer weg und kein Mensch findet ihn mehr. Und die Polizei kann ihn ja über die Grenzen nicht verfolgen. Das ist ja der Punkt. Ja, sie haben ja gar keine Möglichkeit, selbst wenn die wissen, der hat sich da in Zug gesetzt und ist weg, sie können ja nichts mehr machen. Das heißt also, wir haben ganz große Probleme. Es gibt kriminelle Auswirkungen, es gibt Auswirkungen hier auf unser Wohlstandsgefüge, weil, wie wir vorhin in der Diskussion schon gesagt haben, natürlich die Ausländer sehr viel mehr kosten, als sie hier einbringen. Es gibt Probleme im Miteinander umgehen. Es gibt kulturelle Probleme, weil die ihre eigene Kultur natürlich mitbringen und dann diese Multikultur natürlich dazu führt, dass gar keine Kultur da ist. Denn eine Kultur braucht immer, das ist ganz klar, braucht ein gewisses Umfeld. Wenn man also einen Bahnhof sieht, einen Hauptbahnhof sieht, da ist keine Kultur. Und es ist eben ein Landstrich, wenn man in Griechenland mal gewesen ist und das sieht, der ist geprägt durch eine bestimmte Kultur, durch ein bestimmtes Brauchtum, durch das, was die Bevölkerung dort macht. Da kann man von Kultur sprechen. Und wenn hier wir eine Multikultur haben, wenn an der einen Ecke ein Chinese sitzt und an der anderen der und dieser in der einen Straße wird dann also meinetwegen das Passafest gefeiert und in der anderen Straße, da wird dann also irgendwie Ramadan gemacht oder ähnliche Geschichten, das führt dann dazu, dass eben gar keine Kultur mehr da ist. Es gibt Kleingruppen, die irgendetwas produzieren und praktizieren, aber insgesamt gesehen ist von einer Kultur nicht mehr zu sprechen. Aber alles das ist nicht so schwerwiegend wie die Rassenmischung. Wenn wir ein Durcheinanderwandern von Rassen haben, dann haben wir unvermeidlich die Rassenmischung. Es hat noch nie den Zustand gegeben, dass Rassen nebeneinander gelebt hätten und wären dann unvermischt geblieben, sondern sie mischen sich dann. Das heißt, die Rassenvermengung ist eine Vorstufe der Rassenvermischung. Und dabei ist es so, dass man verschiedene Dinge berücksichtigen muss, ganz allgemein, bevor ich auf unseren Bereich komme und ob das gut ist oder schlecht ist. Die Rasse, die zahlreicher ist, wird sich im Regelfall durchsetzen und die Rasse, die dominant ist. Es ist nun so, dass die dunklen Farben dominant sind und wer Rieders Deutsches liest, der fand da also, dass die UNO berechnet hat, dass die letzten blonden Menschen also im Jahre 2112 geboren würden. Das klingt so wahnsinnig weit weg, 2112, kann sich kein Mensch vorstellen. Wenn ich Ihnen sage, in 120 Jahren, dann klingt das auch schon sehr viel näher. 120 Jahre, das sind nämlich gerade 4 Generationen. Und man hat es vorausberechnet, weil man sagte, in Schweden waren, also um 1900 gab es noch 68% blonde Menschen, jetzt gibt es nur noch 18%. In Irland waren das 65%, jetzt gibt es nur noch 14%. Und man kann die Kurve dann weiter runterrechnen. Und hat gesagt, dann bei Rieders Deutschen stand, die Wissenschaftler wüssten nicht, woran das läge, dass also die nun so zugrunde liegen. Es wäre allerdings schade, wenn die hellen Köpfe ganz aussterben würden. So, das stand immer so einfach so drin. Die Husumann-Nachrichten haben dann also ein bisschen breiter das gebracht, schon vor einem Jahr. Wer die nordische Zukunft liest, wir haben da auch noch das drin, der hat den Bericht also aus den Husumann-Nachrichten. Die haben immerhin gesagt, das liegt an der Rassenmischung. Und das ist natürlich ganz klar, denn die dunklen Farben dominieren. Die dunkle Hautfarbe dominiert, die dunkle Augenfarbe dominiert, die dunkle Haarfarbe dominiert. Und das führt dazu, dass letztendlich beim Mischungsprozess, selbst wenn beide meinetwegen beide Rassen bei der Mischungsprozess gleichmäßig vertreten sind, dass dann doch die dunklen Farben sich im Endeffekt durchsetzen werden. Nun haben wir aber nicht eine gleiche Zahl, sondern wir haben eben eine dauernde Zuwanderung und wir haben bei diesen Zuwanderern auch noch eine sehr viel höhere Geburtenrate. Das heißt also, wir haben hier bei uns, bei unserer bundesdeutschen Bevölkerung eine Geburtenrate, die also knapp über ein Kind pro Familie liegt oder pro Frau liegt, man muss es besser pro Frau rechnen. Und damit ersetzt sie sich nur selbst, ersetzt also nicht ihren Ehemann und das führt dazu, dass letztendlich gesehen ein erheblicher Schrumpfungsprozess ist. Und von dieser Bevölkerungspyramide, von der man früher mal gesprochen hat, im Jahr 1900 sah das so aus im Deutschen Reich, da waren unten sehr viele Junge, die nachwuchsen und da war so ein Mittelbau, der war so groß und oben waren ein paar kleine, wenige Kreise. Der hat sich also dann zu einer Bevölkerungsglocke gewandelt, die sieht dann so aus und aus dieser Bevölkerungsglocke ist jetzt also ein Bevölkerungspilz geworden, das heißt also etwas, was oben kopflastig ist und was dann immer schmaler zu unten wird. Das heißt, der Mittelbau und der Altersbau wird also immer stärker und immer größer und wir kennen die Diskussion um die Renten und um andere Dinge auch. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Das haben wir bei uns und wir haben also die Zuwanderung der anderen und da gibt es natürlich manche, die sagen, naja, ist ja ganz gut, wir haben bei uns also so wenig Geburten, das ist ja prima, dass die jetzt reinkommen, dass die jetzt reinwandern, dadurch helfen sie dann unsere Renten sichern. Das ist also so ein ganz blödes Argument. Ich habe hier so eine Zeitung, also